Bergglück unter besorglichen Wunderzeichen. Innerhalb von 10 Jahren, von 1163 bis 1173, als das Freibergische Bergwerk rege war und die Stadt angelegt wurde, sind doch allerhand erschreckliche Wunder und Erscheinungen am Himmel aufgetreten, die ansonsten nur als böse Vorzeichen galten. So sah man drei Sonnen, etliche Wundersterne, brennende Fackeln, Blutregen, stürmende Blitze und Donner. Gleichwohl war dies dem Bergwerk doch nicht nachteilig. Im Jahre 1471 erschien ein Komet im Zeichen der Waage. Daraufhin ist das Bergwerk zu Schneeberg, welches das vorhergehende Jahr angegangen war, in sehr hohe Blüt gekommen und hat reichlich geschüttet. Im Jahre 1492 erschien im Januar drei Sonnen am Himmel und im März war ein Komet zu sehen. Und das schadete aber dem Obergebirge nichts, sondern es wurde das Bergwerk am Schreckenberg bei Annaberg rege. In den Jahren 1515 und 1516 brannten zwei Kometen am Himmel. Dabei kamen die Silberzechen am Scheibenberg und im Joachimstal auf. Als kleine Anmerkung des Lesers: Es lohnt sich gewiss mal, das Phänomen der drei Sonnen zu googeln. Sehr interessant.